Wanderer, willkommen zur 8. Folge des Greifenklau Podcast, der einzige Podcast, auf den noch Gorion stolz wäre. Heute mit Christophorus. Sehr schön, dass du wieder mal da bist. Dass du den Weg hierher gefunden hast. Ja. Das stimmt. Wurde auch schon kritisiert. Von welcher Stelle? Ach Quatsch. Heute haben wir ein bunt gestreutes Programm. Unter anderem will ich kurz vom Nordhorn berichten. Und wir wollen über das Sommerding, Vorstellungsding unseres Rollenspieldings. Ja. Mehr Dinger gibt es ja noch nicht. Berichten. Ganz schön dicke Dinger. Ja, kommen wir erstmal zum Nordcon und sozusagen der Entschuldigung dafür, dass es keinen regulären Nordcon-Podcast gibt. Aber diesmal haben sich die Mitfahrer nicht eingefunden, sodass es zum ersten Mal keinen regulären Con-Berichtsepisode gibt. Skandal. Was sagst du dazu? Überrascht mich tatsächlich. Ja, irgendwie hat sich kein Termin bis jetzt gefunden. Und jetzt, vielleicht gibt es nächstes Mal noch ein bisschen mehr von einem der Mitfahrer dann. Aber gut, ich will zumindest kurz mal vom Nordcon berichten. Das ist ja der größte freie Con, sozusagen. Wie immer an der neuen Location-Schule beim Pachthof war Anfang Juni. Wir waren diesmal nur einen Tag dort zu viert. Mit ganz unterschiedlichen Interessen. Also unter anderem meine Schwester mit, die dann eher sich die Lab-Sachen und Mittelalter-Sachen anguckt, also im Außenbereich. Und dort die Bands anschaut. Da haben wir auch wieder einige gespielt. Unter anderem habe ich auch geguckt Mr. Hurley und die Pulveraffen. Einer der Jungs ist ja auch großer Dungeon Slayers-Fan und da ständig im Forum. Da musste ich das quasi zugucken. Und immer noch nette Musik davon abgesehen. Ja, mein Hauptereignis war der ausgespielt Podcast, die Laberrunde, habt ihr bestimmt schon gehört. Wenn nicht, findet ihr den Link im Blog. Ja, da sind so gut 2-3 Stunden vergangen und war auch genau in der Mitte des Cons, also um 14 Uhr. Da haben wir ein bisschen über den Con referiert und über den ausgespielt Podcast und sonstiges. Hast du bestimmt auch noch nicht gehört. Richtig. Ja, das Nicht war jetzt auch spontan quasi. Aber du lagst natürlich richtig. So, ja, es gab wieder reichlich Stände. Es sind immer so 2-3 Hamburger Läden vor Ort. Unter anderem das Atlantis, die auch gute Angebote gemacht haben. Ich habe mich da mit einigen Sachen eingedeckt. Einige liegen hier auch noch zufällig rum. Ja, genau, ich habe unter anderem den ganzen DCC 2-Euro Abenteuer oder 2-Dollar Abenteuer mitgenommen. Atlantis, das ist der Laden, in dem wir mal waren, als wir von der Richtig, Hörspiel. Genau. Ne? Der ist da gleich um die Ecke vom Nordcon auch. Das ist eigentlich ein schöner Shop. Die machen auch immer die Auktion am Sonntag. Also die hatten diverse Sachen für 1 oder 2 Euro. Da habe ich doch einiges mitgenommen. Aber es waren noch so 2-3 andere Läden da. Dann viele Verläge oder ja. Na, sagen wir mal Mittel, viele Verlege. Also Ulysses war da, Uhrwerk war da. Prometheus war da. Feder und Schwert war zum Beispiel nicht da. Ja, Pegasus war meiner Meinung nach wieder da. Und zum Beispiel Redaktion Fantastik war auch wieder da. Die machen ja ein ganz aktives, führen ein ganz aktives Con-Leben sozusagen. Haben wieder ihre Fansigns mitgehabt. Auch. Also. Sehr schön, da freue ich mich immer drüber. Ja, Außengelände hatte mal ein bisschen mehr los, hatte ich das Gefühl. Wahrscheinlich, weil es wieder so ein warmer Tag war. Diesmal war nicht parallel dazu das Stadtfest auf dem Nordcon, sodass dass man auch Parkplätze gefunden hat. Das war auch ganz angenehm. Habe auch zwischendurch mit meiner Schwester mal eine Wassermelone gekauft nebenan im gibt es jetzt mittlerweile ein Einkaufszentrum, ein kleines, an der S-Bahn-Stelle. Ja, aber wurde zum Beispiel Schaumkämpfe gemacht, ne, konnte man mittelalterlich essen. Da waren halt die Bands draußen auf einer kleinen Bühne. Also das war schön gemacht, konnte man sich auch schön hinsetzen, ein bisschen ausruhen. Ja. Drinnen die Turnhalle war diesmal der Tabletop-Bereich. Sah sehr gut aus, habe ich viele Fotos gemacht. Muss ich auch, glaube ich, nochmal einstellen. Ja, an Rollenspielen habe ich noch gar nichts mitgenommen. Also zum Spielen meine ich, habe ich nichts mitgenommen. Das haben dann eher die Kollegen gemacht. Ja. Ja. Weiß jetzt auch gar nicht, wer was gespielt hat, aber es gab wieder ein gutes Angebot, war von der Organisation her ähnlich wie letztes Jahr schon ein bisschen verbessert. Also überhaupt die Organisation war sehr gut dieses Jahr. Das Einzige, am Anfang hat doch Klopapier hin und wieder gefehlt. Das hat sich dann später aber interessanterweise wieder gegeben. Also das haben die dann anscheinend mitbekommen und dann nachgelegt. Ja, wir waren wie gesagt nur einen Tag da und dann ging es abends wieder straight zurück. Ja. Hat sich auf jeden Fall gelohnt. 200 Kilometer hin, sollte man mal machen. Bis auch mal, das war ein Lad weg. Ja, ja, ja, ja. Beispiel Konz. Ja, ja, sonst war ja immer Lauf da, die sind natürlich nicht mehr da. Und ich überlege hier, der eine Verlag, Scratch Verlag heißt er, genau, die haben ja ihre Bücher vertont, also quasi ein halber Hörspielverlag, der war dieses Jahr, glaube ich, aber auch nicht da. Und es waren quasi letztes Jahr zwei Trakte der Schule mit Ständen komplett belegt und dieses Jahr war es nur einer. Wobei ein paar Sachen, ach genau, der Pegasus-Stand ist zum Beispiel nach außen gezogen, also ich würde sagen, ein bisschen weniger von den Ständen her los, aber so wirklich lässt sich das auch nicht sagen. Na, bei Lausch ist ja leider verständlich, dass sie nicht mehr da sind. Die waren ja wahrscheinlich hauptsächlich da wegen ihrer D&D-Lizenz. Auch, auf jeden Fall. Ich, ja, ich denke mal, das dürfte schon mit dem ausschlaggebenden Grund gewesen sein, da die Hörspiele mit zu promoten, vermutlich. Ja, ja. Die Hörspiele wurde promotet, genau. Ja, leider wird das ja nicht mehr passieren in der Form. Ja, und dann erzähl doch gleich noch unseren Podcast-Hörern, genau, aber nicht Leute jetzt auch raus, genau. Ist jetzt zwar schon eine etwas ältere Nachricht mittlerweile, aber ja, Firma Lausch gibt es noch, das ist die gute Nachricht. Produziert auch weiter Hörspiele, das ist die nächste gute Nachricht. Aber leider keine Eigenproduktionen mehr. Die wurden nämlich aus Kostengründen alle eingestellt, sprich die wirklich gute Drizzt-Serie, Kane war ja sowieso beendet, aber die Schwarze Sonne war ja noch offen. Ja, und leider alle anderen, was es da so gab, Böse und... Es gibt wohl noch Hoffnung für die letzten beiden Schwarze Sonne-Folgen, dass sie doch nochmal irgendwie folgen in irgendeiner Form. Ich fand da ganz interessant, dass für dieses Zombie-Hörspiel Terra Mortis wurde ein Kickstarter-Projekt gemacht oder so eine deutsche Website, die so ähnlich ist wie Kickstarter, also wo man das Projekt einstellt und dann kann man da, was weiß ich, für 10 Euro kann man die CD vorfinanzieren, genau. Für 25 die ersten drei kriegt man. Für 100 Euro hat man, glaube ich, ein Paket von 10 CDs aus dem Programm gekriegt. Für 200 Euro konntest du einen Zombie einsprechen und so weiter. Und so haben die das sozusagen vorfinanziert, weil die haben gesagt, also bei den Zombie-Hörspielen, dass die ungefähr nur noch 50 bis 100 Hörspiele verkaufen. Muss man sich mal vorstellen. Ja. Also und allein das, was die da in dieses Projekt, dieses Kickstarter, was die dadurch verkaufen, das sind ja schon 50 locker gewesen. Also das lohnt sich auf jeden Fall für die. Ist übrigens wieder... Mit unserem Braunschweiger Autor. Dan Reimer, ja? Ganz genau. Der hat das Drehbuch geschrieben. Ja, und auch Lausch hat einen interessanten Podcast dazu gemacht, den wir an dieser Stelle empfehlen können. Also warum sie, aus welchen Gründen sie das jetzt nicht mehr machen. Genau. Da wurde unter anderem erwähnt, dass die Drizzt-Zahlen, also sie haben keine konkreten Zahlen genannt, aber sie sind auf, nicht um, sondern auf ein Fünftel bis ein Sechstel eingebrochen, die Verkaufszahlen der neueren Drizzt-Folgen. Und das genau. Ist ja. Und da kann man sich ja mal ausrechnen, denn die Drizzt-Spiele waren ja immer die Spiele, die auch am meisten gezogen haben, letzten Endes. Also davon wurden am meisten verkauft. Laut dem Podcast sogar die, die sozusagen die anderen Hörspielserien mitfinanziert haben. Kane hat noch nie einen Euro abgeworfen, ja, so ungefähr. Da kann man sich natürlich vorstellen, was da für Zahlen hinterstecken. Ja. Ja, ja, schade auf jeden Fall. Beides lohnt sich mal einen Blick drauf zu werfen. Also gerade wenn man mal Zahlen aus diesem Bereich hören möchte. Der Hörspielbereich ist durchaus vergleichbar mit dem Rollenspielbereich von den Auflagenzahlen zum Teil. Deswegen ist das ganz interessant. Dann war vor zwei Wochenenden, also für euch jetzt etwa vor sechs Wochen. Mal sehen, wie lange Christoph zum Schneiden braucht und ich zum Hochladen. Ich habe ja Urlaub, ich werde mich gleich ansetzen. Oh ja. Mhm. Das Sommerding. Und zwar, was ist das Sommerding? Sollten wir erstmal erzählen, was das Rollenspielding ist. Das darf Christoph machen. Genau, das Rollenspielding. Ich einen Tee trinken kann. Ja, das Rollenspielding ist eine monatlich stattfindende, ein monatlich stattfindendes Rollenspieltreffen in Wolfsburg. Dort im alten Schwimmbad. Genau, ist mittlerweile ein Kulturzentrum. Das Kulturzentrum Heimbad. Genau. Kann man auch. Und hat sich jetzt mittlerweile, was hat sich mittlerweile? Hat sich etabliert. Hat sich etabliert. Ist jetzt jeden, findet jeden Monat regelmäßig statt. Mindestens 10 Leute, mindestens 2 Runden. Mit ein bisschen Glück sind es auch mal 3 oder 4 Runden. Genau. Wir machen, ja, die Organisatoren haben gewechselt. Früher hat das die Heike Kunde gemacht. Dann hat das irgendwann Gordon, den er schon als Kultist aus dem Podcast kennt. Und der geneigte Leser, geneigte Hörer, darf jetzt raten, wer noch involviert ist in der Organisation. Ja, das weiß er natürlich schon, dass ich das bin. Schließlich blogge ich das regelmäßig. Ja, genau. Und alle 3 Monate zum Beispiel wird dann auch ein Flohmarkt gemacht, ein Rollenspiel-Flohmarkt. Und so kleine Sachen denken wir uns dann mal aus. Und das wird jedenfalls einmal im Jahr sozusagen vorgestellt auf dem Hallenbad Sommerfest. Da stellen sich sozusagen alle Schaffenden vor, die da irgendwas machen, also von Kindergruppen über irgendwelche Bastelkreise, genau, und Tanz, keine Ahnung was. Also. Tanzgruppen. Ja, genau. Genau, das ist halt ein Kulturzentrum, wo privat finanziert, glaube ich. Da findet auch regelmäßig, also jedes Wochenende mindestens, entweder Bands sind da oder auch ganz viele Vorlesungen und Comedians und so. Ja, jedenfalls, ne, da sind dann viele Gruppen, die sich da vorstellen. Und so stellen sich auch die Rollenspieler vor. Und das ist dann das Sommerding, wo wir sozusagen auf Einsteiger getrimmt etwas machen. Genau. Also für die breite Masse das Rollenspiel näher bringen wollen. Genau. Wobei unser Konzept mittlerweile, wir wollen da keine Einsteiger kaschen, weil dazu ist das Publikum doch nicht unserer Altersgruppe entsprechend, sage ich mal vorsichtig. Also entweder sind da relativ ältere Erwachsene, also Ü40, sage ich mal grob. Hm. Manche interessieren sich natürlich trotzdem davor. Also jeder Einsteiger ist natürlich trotzdem willkommen. Und der andere Teil ist eher U10 sozusagen, also sehr junge Kinder. Deswegen haben wir uns darauf unser Konzept mehr in die Richtung aufgestellt, dass wir wollen, dass die Leute sehen, dass Rollenspiel sozusagen ein harmloses Hobby ist und nicht den Vorurteilen entspricht, die da doch manchmal aufgestellt werden. Ohne sie jetzt im Einzelnen aufzählen zu wollen. Ja. Ja, wobei ich das letzte Mal war ich ja dabei vor 3 Jahren beim Sommerding. Ja. Da standen wir ja noch vorne vor dem, also ja, auf der anderen Seite, ja, im Prinzip. Natürlich schwer vermittelbar, wie das Heimbad jetzt aufgebaut ist. Auf jeden Fall dort, wo wir sonst auch immer spielen, da standen wir. Aber da war wenig los. Da war wenig los. Und in diesem Jahr hatten wir ja im Prinzip auch die Befürchtung, dass, weil wir in einer relativ dunklen Ecke standen. Ich hatte die Befürchtung nicht, weil ich weiß, wo die Toiletten sind. Und nicht da, wo man bei uns durch muss. Naja, also wir hatten auch den Vorteil, dass wir, glaube ich, auch dann letzten Endes ohnehin relativ nah an der Terrasse waren, wo es dann rausging zu dem. Genau. Also man muss natürlich sagen, draußen war viel, viel, viel, viel, viel mehr los. Ja. Aber es sind auch einige reingekommen und eben die Toiletten, also wir waren direkt am Eingang, sodass man bei uns durch musste, wenn man auf die Toilette wollte. Und das hat doch den einen oder anderen Durchgangsverkehr gebracht, sagen wir es mal so. Unser Konzept, hatte ich ja schon kurz gesagt, richtet sich also dahingehend, dass wir Rollenspiel kurz vorstellen. Dazu hatten wir mehrere Schautafeln, eine zu LARP, auch mit Fotos, eine zum Rollenspiel. Und ein Infotisch, da haben wir schön Aborea aufgebaut, also sprich die Riesenkarte. Genau, sehr eindrucksvoll. Einige andere Rollenspielbücher. Dungeons Lair ist, glaube ich, auch dabei. Ja. John Sinclair fällt mir noch ein. Und ja, dazu noch Würfel, Charakterbögen. Ja, und dann gab es noch 2 Spieltische. Genau. Eine Runde hat mit M20 Falkengrunds letzte Hoffnung gespielt. Und ja, wir haben uns sozusagen den Schautisch geschnappt und Brickslayers gespielt. Ja, auch dazu ein Link, wenn ihr es noch nicht gelesen habt. Was ist Brickslayers? Und zwar habe ich mir Anfang des Jahres gedacht, oder genauer, ich habe von auch, ich glaube, es war der Ausgespielt-Podcast, der hat die Lego-Minifiguren vorgestellt. Und seitdem ist es um mich geschehen. Da gibt es nämlich Zombies und Zwerge und Elfen und Zauberer, also ganz fantastisch. Und da habe ich mir gedacht, das wäre doch das ideale visuelle Mittel, der Eyecatcher, der genau für so ein Ding genau das Richtige wäre. Und dann habe ich mir gedacht, dann nehme ich mir noch das Dungeon Slayers Regelwerk, was ja sehr einfach aufgebaut ist, und spiele das mit Lego. Und das Ganze habe ich jetzt als Projekt Brickslayers so aufgezogen. Ja, wobei ich den Namen dann für die Kinderversion noch etwas entschärft habe. Da heißt das dann Brickstone. Brickstone ist das eigentliche Setting davon. Und eben auch der Name für die Abenteurer, für die Jüngeren. Ja. Ja. Und wie erwartet, hat das auch wunderbar hingehauen. Das hat wirklich sehr gut hingehauen, ja. Vorbereitet hatte ich einen kleinen Dungeon Crawl, sage ich mal, oder die Entdeckung einer Burg. Es ging als Hintergrund darum, dass eigentlich waren es ein Geschwisterpaar von Hexen, die sich einmal im Jahr eine junge Frau aus einem Dorf entführten, um von ihrer Lebenskraft zu saugen und damit sie selber jung bleiben konnten. Die zweite Schwester musste ich dann leider rauskürzen, weil sonst hätte es zu lange gedauert. Aufgebaut war dann zum einen die originale Trollfestung, wobei die Lego-Trolle, was die Trolle genannt haben, eigentlich eher Orks sind. Die hat sozusagen die Außenmauern gestellt und drin hatte ich eine große Platte, wo ich dann mit Wänden mehrere Räume aufgebaut hatte. Und dann allerdings nur Durchgänge, Türen gibt es schon von Lego, aber es gibt halt entweder moderne Türen, diese alten Türen. Also ich habe jedenfalls noch keine und einzeln gibt es ja auch nicht. Da müsste man also relativ viel Geld investieren. Ich selber habe mir gesagt, dass ich nicht mehr als 30 Euro im Monat dafür ausgebe. Hat der Plan bis jetzt, ist der Plan aufgegangen bislang? Ja, ich habe, glaube ich, noch nicht mal 200 Euro dafür ausgegeben, obwohl ich noch ein Budget nach oben habe. Aber der Lego-Katalog gibt ja noch einiges her. Da gehen wir auch noch drauf ein. genau. Also die Hauptbestandteile, was man sozusagen braucht für Brickslayers. Erstmal braucht man ganz, ganz viele Grundsteine. Weiße, schwarze, graue. Ja, man kann sich natürlich auch überlegen, ob ich zum Beispiel einen blauen Farbton oder einen roten Farbton mit reinbringe. Das machen viele der Lego-Burgen auch. Aber naja, also jedenfalls sollte es nicht zu bunt aussehen. Diese Grundsteine sind letztlich auch das Teuerste, weil die kriegt man im Prinzip nicht. Entweder man könnte sich eine Mischbox kaufen, da sind aber gelbe, blaue, grüne dabei. Bringt einen auch nicht wirklich weiter. Ich hatte das Glück, dass meine Schwester noch auf meine alten Lego-Steine gestoßen ist, wo viel Weltraumsachen dabei sind, die halt weiß und grau sind. Genau. Da konnte ich von schöpfen. Ja, außerdem habe ich ein kleines bisschen habe ich auch gekauft über eBay. Einiges ertauscht. Ja, wie zum Beispiel die Grundplatte. Die Grundplatten sind ja auch sauteuer. Also eine normal große Grundplatte kostet 15 Euro. Und die ich hatte, die war schon größer. Also da bin ich froh, dass ich die relativ günstig ertauscht habe. Ja, also da muss man sich erstmal sozusagen Gedanken machen. Auch die, es gibt zwar noch günstigere Hersteller wie Megablocks und Bestlock, die deutlich günstiger sind, aber trotzdem kann man sich auch da, haben die auch keine Grundsteinboxen, also da muss man sich irgendwie geschickt das entweder ein bisschen was haben auf Vorrat oder halt wirklich mal gucken, so ein Kilo-Paket, aber auch ein Kilo Lego kostet bei eBay 20 Euro. Also gut ab. Ja. Und für eine Mauer braucht man massiv viele Teile. Also zur Not könnte man ja auch, deshalb, das war meine erste Idee, dass man wirklich nur quasi auf dem Boden markiert, so quasi so 2D-mäßig. Aber das Coole bei Lego ist ja eben, dass man 3D-Sachen mit darstellen kann. Und ja, deswegen. Und zum Glück kamen dann halt noch die Teile von meiner Schwester dazu. Dann hat es gereicht. Also das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt sind die Heldenfiguren. An menschlichen Figuren findet man da sehr, sehr, sehr, sehr, sehr, sehr, sehr viel. Einfach weil Lego schon im Prinzip immer ständig eine Ritterserie hat und alle 3-4 Jahre tauschen die mal die Serien komplett aus, sodass sie auch neue Themen haben. Also das Allercoolste war, vor etwa 2-3 Jahren hatten die mal, also vor 5-3 Jahren, eine Serie, die dann, das war glaube ich die Original-Castle-Serie, die hatte dann halt Orks. Also sie haben sie Trolle genannt, aber Da waren Orks dabei, da waren Zwerge dabei, auch sehr cool. Und da waren ja, im Prinzip Ogre dabei. Also fantastisch. Ein wahrer Fundus. Ja, ich habe mir da die sogenannten Battle Packs gekauft. Das sind immer 5 Figuren beisammen, also 5 Orks bzw. 5 Zwerge. Haben früher 10 Euro gekostet. Ja, Preis ist ein bisschen teurer gewesen dann. Also ich habe 20 Euro dafür ausgegeben. Ich habe mir allerdings auch ein bisschen eingedeckt und ich habe auch schon eins wieder für 30 verkauft. So ist das nicht. Ja, möchtest du dazu was sagen? Nein. Naja, also ich war, als du mir das ja mal präsentiert hast, ja, deine Idee, ja, soll ich es Skepsis nennen? Darfst du? Also hat mir schon etwas, klar, ich habe jetzt die ganze Lego-Geschichte auch mit dem Heroics und das ganze Kram, das habe ich so ein bisschen im Blickwinkel zwar gehabt, aber mich jetzt nie mit Heroica mal zu. Heroica, ja genau, Entschuldigung. Kommen wir mal zu. Aber nie so richtig damit auseinandergesetzt. Und habe das natürlich im Hinterkopf ein bisschen belächelt immer, aber jetzt, wo ich es das erste Mal spielen konnte, hat es mich doch überzeugt. Also fand ich eine gute Idee. Ja, genau. Also ist ja nichts, was man dann sozusagen täglich am Spieltisch machen sollte. Das wäre ja Blödsinn. Aber ich denke, für solche Sachen, wo man, wir hatten da so viele junge Kinder, die dann einen Blick drauf geworfen haben. Und natürlich zum ersten Mal wurden von uns Fotos gemacht. Ja. Oh, richtig. Genau, stimmt. Von der Wolfsburger Allgemeinen und von Indigo. Ja, also ein bisschen Aufmerksamkeit hat das schon gebracht. Das war ja ganz nett. Ja, also menschliche Helden haben wir genug. Dann gibt's, wie gesagt, gab es die Zwerge, die gibt es immer noch. Und es gibt auch einen Elfen. Es gibt die sogenannte Minifiguren-Serie, die sich extrem gut für Brickslayers eignet. Immer so 25% aller Figuren. Was sind die Minifiguren? Und zwar kriegt man kleine Tütchen, wo man nicht weiß, was man drin ist, für 2 Euro. Beziehungsweise die neueste, die 5. Serie, kostet jetzt 2,50 Euro regulär. Mhm. Und ja, da ist dann was, was ich. Ein Bauarbeiter, ein Holzfäller, ein verrückter Professor, ein Forscher und so weiter, ein Detektiv. Ja, und da sind auch viele Sachen, die man halt verwursten kann für Brickslayers. An Helden sind da halt sehr interessant. Ein Elf dabei, sehr Legolas-typisch, den hast du den hast du gesehen, genau. Und dann ist jetzt auch noch ein Zwerg dabei. Zwerge gab es früher schon, von daher nicht ganz so wichtig, aber der Zwerg sieht auch nochmal cool aus. Ja, und ansonsten sind aber auch noch andere besondere Heldentypen dabei, zum Beispiel ein Gladiator, wie aus 300. Und jetzt gibt es nochmal einen Sandalenkämpfer, der ähnlich cool aussieht. Ein Samurai, Ninja. Also alles Heldentypen, die man da verwursten kann. Wikinger zum Beispiel auch noch. Mhm. Also findet man genug. Ja, durch die Castle-Serie, da ist zum Beispiel auch ein Zauberer dabei. Also sprich, man kann alle Grundklassen, die Dungeon Slayers hat, eigentlich gut ausfüllen. Also sprich, Dungeon Slayers kennt ja nur quasi den Kämpfertypen, den Speer, den man in unterschiedliche Richtungen ausbauen kann, und die 3 Zauberer, sozusagen den Schwarzmagier, den Zauberer oder Graumagier und den Kleriker, der auch heilen kann. Ne? Das ist der einzige, der vielleicht ein bisschen schwierig ist, mit Lego darzustellen. Da überlege ich mir gerade noch, wie ich das eigentlich klappen soll. Es gibt auch so, ich weiß nicht, ob es vielleicht Kreuzritter gibt, aber nicht so, gibt es eigentlich auch nicht so. Nee. Hm. Aber zum Beispiel die Akademikerrobe ist extrem interessanter für sie als Priestergewand zu nehmen. Ja. Also man muss auch mal umbauen. Was ja geht, prinzipiell. Ja. Der dritte wichtige Punkt sind dann die Gegner. Da kommen prinzipiell 2 Sachen in Frage. Erstmal Figuren, ein paar davon haben wir schon genannt, wie zum Beispiel die Orks. Ich sag mal 5 Orks, das reicht ja auch erstmal eine Weile, um Leute beschäftigt zu halten. Dann gab es aber auch eine ganz interessante Untote, zum Beispiel Skelette. Die Minifiguren haben dann noch Mumien dazu gebracht, Zombies. Jetzt gibt es bei Pirates of the Caribbean gibt's wieder neue Zombie-Typen. Genau, mit Pharao-Quest gibt es auch neue Mumientypen. Ja, die sehen teilweise ein bisschen modern aus, da muss man immer gucken. Ja, das ist eher so, passt. Das ist eher so neue, ja, Indiana Jones, sage ich mal. Genau. Aber so teilweise passt es dann doch wieder ganz gut. Ja, also Figuren wäre so der zweite Punkt. Gibt es ja auch Vampir, gibt es zum Beispiel auch Hexe. Ja. Genau, der Gegner bei euch waren ja zum Beispiel eigentlich zwei Hexen, die habe ich die Köpfe umgebaut. Zwar gibt es das Spiel Monsters 4, heißt das. Da sind so verschiedenste Köpfe drin. Dämonenköpfe, Orkköpfe, Halloweenköpfe und Totenköpfe. Und dann bei den Hexen halt immer die Köpfe ausgetauscht, so dass man sozusagen also ein paar verschiedene Hexen hat, die quasi den ganzen Zirkel. Also für das eigentliche Brickslayers-Amt soll das dann auch wirklich mal ein Hexenzirkel werden. Ah ja, okay. Die man gegenübersteht. Ja, das während das bei euch nur zwei waren und eine sogar noch ausgekürzt wurde. Ja, genau. Effektiv hat man es mit einer zu tun. Ja. Ja. Die zweite Gegnerart sind dann Spinnen und mehr Skorpione. Skorpione, Spinnen, genau. Also quasi alles, was es an Tierchen gibt. Das ist bei Lego eine ganze Menge. Also Krokodil hatten wir auch. Es gibt auch ganz verrückt Saurier, die total cool aussehen. Also, ihr hättet auch vom Flugsaurier angegriffen werden können. Da kann man sich wirklich einiges raussuchen. An Großfiguren gibt es zum Beispiel noch, es gibt so eine, ja, da wird so um Gold oder Kristalle werden da geschürft. Und da gibt es so, ja, die kann man so als Elementarwesen nehmen, ne? Den großen, okay, ja. Hast du, glaube ich, auch neulich gesehen mal. Also sprich, da gibt es einiges, was man da als Gegner gebrauchen kann. Ach ja, und natürlich Lego Atlantis. Da kann man dann Hai-Menschen und Tintenfisch-Menschen, großartig. Also, der Tisch für Brickslayers ist reichlich gedeckt. Ja. Kommen wir noch ganz kurz zum vierten Punkt. Das sind die Gimmicks, also sowas wie Waffen. Braucht man natürlich, gibt es bei Lego wirklich reichlich, gerade eben durch die erwähnten Ritterserien. Es gibt auch tatsächlich, ja, sag ich mal, Waffenschmieden, die für Lego Teile herstellen und diese dann individuell verkaufen. Das ist hauptsächlich im modernen und Weltkriegsbereich der Fall. Mhm. Gibt es aber auch für Fantasy. Ja, aber im Prinzip gibt es da auch schon von der Lego Grundsets genug. Also die Schwerter für die verschiedenen Serien sind teilweise alle verschieden. Da kann man sich also tolle Sachen holen. Dann natürlich wichtig ein bisschen Interieur. Das fehlt mir zum Teil noch, weil ich meine, so einen Tisch habe ich und so, das ist ja schon mal was. Durchgänge, ganz wichtig. Ja, diese Durchgangsteile. Gibt es denn da von Lego explizit? Ja. Tische? Naja, zum Beispiel Krüge. Von mir aus. Ja, also Krüge zum Beispiel gibt es ja. Also doch, man findet da einiges, aber das Schwierige ist, man muss natürlich, kann ich jetzt keine Burg kaufen, weil ich nur den Tisch haben will. Sage ich mal als Beispiel. Ne? Also sprich, es ist schwierig, an die Teile ranzukommen. Ganz interessant dabei sind die Mega-Blocks. Die sind ein ganz bisschen anders als Lego, nämlich die Form, sage ich mal, die Teile mehr. Die haben unter anderem Pirates of the Caribbean die Lizenz gehabt. Und da gibt es halt ein paar ganz coole Sachen. Das haben die eigentlich so als Planken genommen, aber das kann man sehr gut als Tisch umbauen. Mhm. Dann hast du da einen sehr cool aussehenden Tisch. Die haben auch noch so Ruinenecken. Die sind natürlich auch ideal fürs Außengelände. Ja, genauso wie die Lego-Felsen für ein Außengelände auch ideal sind. Ja. Wir wollen mal ganz kurz durch die verschiedenen Lego-Serien durchgehen, die für Brickslayers interessant sind. Von den aktuellen Serien, auf die alten gehe ich mal lieber nicht ein, gibt noch Orient Express zum Beispiel, der völlige Wahnsinn. Wenn ich Cthulhu spielen würde, wäre ich schon völlig ausgeflippt. Wärst du schon wahnsinnig geworden. Ja, aber in eine ähnliche Richtung geht Pharaos Quest. Das könnte auch so Indiana Jones sein. Da gibt es so ja, diese Wächter der Pharaonen sind eigentlich ganz lustig. Das sind so Mumienviecher oder Sphinxen, die dann teilweise aus Mumien mit Flügeln haben auch teilweise ganz interessante Waffen in der Hand. Da gibt es auch einen kleinen Skarabäus, der da gebaut ist. Der ist auch ganz cool, aber leider haben die so komische Zeichen auf dem Rücken. Das gefällt mir wiederum doch nicht. Jo. Ja, ist doch eher modern angehaucht alles. Ja. Ja, also sprich, da kriegt man nur wenige Teile raus, die man wirklich gebrauchen kann. Das ist das, was schade ist. Ja, Lego Kingdoms ist dann die klassische Serie. Leider mittlerweile ohne Orks, aber mit Rittern und Raubrittern. Gibt es auch wieder einige neue Sachen, wie zum Beispiel sehr cool ist das Mühlendorf, weil hier haben wir nämlich die mittelalterlichen Türen, mittelalterliche Fenster. Sehr viele gut geeignete Bauteile, ein bisschen Interieur, aber gut, das ist... vom Preis her jenseits. Na gut und böse. Ja, also ich meine 70 Euro, klar, wenn man das haben will, kein Thema. Aber dafür, dass ich nur die Türen haben will, wäre das doch ein bisschen verrückt. Da ist zum Beispiel die Schmiede sehr. Du könntest aber doch, wenn eine Rollenspielrunde in einem Dorf stattfindet. Ja, zum Beispiel, klar, dann könnte man das machen, aber ich, Brick Slayers ist ja, kommt ja von Dungeon Slayers, also möchte natürlich in erster Linie den Dungeon darstellen. Ja, aber jetzt zum Beispiel die Schmiede ist sehr cool geeignet, weil hat man Waffenständer, ist auch eine ganz coole Tür dabei, hat noch eine Schmiede, also Amboss, also ein paar coole Kleinteile und das für 10 Euro, das ist absolut okay. Ja, also Kingdoms wäre so die klassischste aller Serien, würde ich sagen. Ja, die neue Minifiguren, die Serie 5 ist gerade rausgekommen. Da gibt es sensationelle Sachen dabei. Also den Zwerg, den habe ich schon. Der ist extrem geil. Ja, das ist gut. Der Gladiator ist natürlich auch so sehr gut zu gebrauchen. Was immer gefehlt hat bei Lego, sind quasi die Frauen. Im Ritterbereich, also sind fast gar keine vorhanden. Aber jetzt haben wir die ägyptische Königin oder die Steinzeitfrau. Naja, die muss man wahrscheinlich beide noch ein bisschen umbauen, aber jedenfalls hat man da schon mal eine gewisse Basis. Und für andere Zeitlinien ist natürlich auch hier der 30er Jahre Gangster sehr cool. Und ich glaube, der Detektiv im Sherlock Holmes Stil ist. Und was völlig der Wahnsinn ist, natürlich der Holzfäller. Er gehört in jeden Slasher rein, finde ich. Ja, und ansonsten kann man noch mit den Einzelteilen, die teilweise haben, auch viel machen. Also zum Beispiel der Eskimo, dieser Angel, dieses Seil von Angel kann man sehr gut als irgendwelche, wenn man im Dungeon sozusagen eine Ebene hochklettern will, weil es von einer Stein dran, dann kann man sozusagen irgendwo ein Seil runterhängen lassen. Ja, oder kann man auch irgendwelche Fallen mitbauen oder was auch immer. Ja, also diese Minifiguren, ja, muss man sich im Einzelnen mal angucken, aber da sind immer interessante Sachen bei. Alles, was ich bei den Minifiguren nicht brauche, vertausche ich bei Tauschticket und vertausche man dann andere Lego-Sachen dafür. Das geht also ruckzuck. Ja, Ninjago ist natürlich auch eine interessante Serie. Da geht es sozusagen um Ninjas, mehr oder minder. Die haben auch alle Namen. Es gibt auch, glaube ich, eine Serie dazu, gibt es Spielkarten dazu. Das Dumme ist, das macht die relativ teuer. Das heißt, die Einzelfigur kostet letztlich 10 Euro. Die sitzen auf so einem Spinner drauf. Aber die haben natürlich. Also die kann man dann entsprechend drehen und dann. Genau, und können die gegeneinander kämpfen. Genau. Also bringt einen nicht, bringt mir jetzt nichts. Aber die Figuren sind natürlich teilweise cool. Also weil die Gegner sind Skelette zuerst gewesen. So ganz normale. Ich guck mal, oh Gott, haben wir die irgendwo. Eins. Ja, und jetzt kommen neu dazu. Ja, das sind so eine dicken Skelette, sag ich mal. Und irgendwie so ein, ja, wie will man das nennen? Und Darth Vader Samurai. Darth Vader Samurai, ja. Also von kamen ein bisschen ungewöhnliche Gegner. Kann man auf jeden Fall verwursten. Und die haben alle individuelle Waffen, das ist das Coole, ne? Hier so eine Doppelaxt, da so an beiden Seiten Axtblatt ist. Oder irgendwelche Nunchakas und Kaichakzus. Kennst du die? Nein. Ich auch noch nicht. Ja, da gibt es hier was hier. Das für 7 Euro. Kleines Set mit Hinterhalt. Kann man schon nette Sachen ebenfalls finden. Skelettshopper. Jo, Harry Potter. Auch immer eine Quelle für interessante Sachen. Ich meine, Schloss Hogwarts würde ich mir sofort holen. Allein diese Säulen- und Mauerelemente kann man viel Dungeon draus machen. Aber ja, ich sag kann mal. Kann man auch im Monatsgehalt investieren machen, vermutlich. Richtig, das kommt mit der 30-Euro-Grenze halt nicht so ganz mit. Ja, oder hier diese Todesser heißen die, glaube ich. Ne? Ja. Kann man natürlich auch durchaus einen auf die SC jagen. Ja, das persönlich ich das Coolste, was ich mir noch gerne holen würde, ist der Verbotene Wald. Kostet 15 Euro. Für den Außenbereich sehr cool, hier sieht man es nicht so toll, aber du hast halt einen Baum, der individuell bestückelt ist und 4 Figuren. Und Hagrid ist natürlich cool, weil den kann man Halbriesen als Rasse einführen. Ja, man muss ihn ja nur ein bisschen umbauen. Was weiß ich, andere Bart, andere Frisur, schon erkennt man ihn nicht mehr als Hagrid. Denn hier, er hier als, weiß gar nicht, wer das ist, aber... Das müsste, das ist doch Lord Voldemort, Mensch. Voldemort persönlich? Naja, also jedenfalls irgendein halbtoter Glatzkopf. Geht auf jeden Fall als Vampir oder sonst was durch, hat auch einen Umhang. Und das wird wohl Hermine sein, das oder? Das ist ein Zauberstab hier. Ja, Zauberstäbe sind auch dabei. Zauberstäbe kann man nie genug haben. Ja, kann man ja auch als Fundstück machen, ne? Schön mit irgendeinem Spruch schon drauf. Großartig. Ja, das muss Hermine sein, die kann man auch noch umbauen. Ja, bloß Harry ist natürlich zu markant. Ja. Der Dobby hat natürlich auch noch einen schönen Kopf. Die können wir auch verwursten, aber gut, der ist ja leider nicht dabei. Ja, also jedenfalls da lassen sich wieder schöne Sachen finden. Also gerade dieser Baum, der fasziniert mich. Ja, Lego Atlantis hat man ja schon erwähnt. Da gibt es echt verrückte Sachen. Das allerbeste ist halt der Tintenfisch. Was ist ein Tinten? Weiß ich gar nicht. Eine Packung kostet jedenfalls 3 Euro, diese ganz kleine. Da ist schon eins von diesen Viechern drin. Und dann gibt es noch so Magazine davon. Und in jedem Magazin liegt eine so eine Figur bei. Also sprich, man kommt relativ günstig an diese Figuren ran. Und echt Wahnsinn. Was richtig cool ist, sind natürlich diese Säulenelemente hier. Die sehen so aus, ich sag mal so in Richtung griechische Säulen. Ja, genau, ja, so die altgriechischen. Also da könnte man auch viel machen. Ich habe mir einen so ein Set, das war vor, hat eigentlich 35 gekostet, war auf 19 reduziert, habe ich mir mal zugelegt. Ja, yeah, das ist sehr schön. Dann gibt es eine neue Serie. Alien Conquest. Alien Conquest. Und guck dir mal bitte diese Köpfe an. Sind die genial oder genial? Coole Aliens. Und das Allergeilste ist das Ding, weil das setzt man über einen Kopf drüber. Also wie so ein, ja fast wie so ein Facehugger oder wie die Gehirnschnecke von Futurama. Ja, ja, genau. Die ich zufälligerweise gerade habe. Oh, die wird Harry Potter schon zerlasert. Das finde ich auch gut. Ja, der lebt nicht mehr lange. Ja, also allein dieser aufsetzbare, über den Kopf stülpbare Alien, der ist natürlich sehr geil. Und diese Viecher, die sehen so ein bisschen so aus wie die von bei Star... Fünfte Element. Ja, stimmt, auch, so auch Fünfte Element. Und natürlich, was ich noch fand, wie Star Wars, wie die in Episode 3, also 6 müsste das sein, die Gefängniswärter bei Jabba. Ja, das sind ja die haben eher so ein Schweine, die sind ja genau, so also ein bisschen, ja okay, die Schweine Schnauze fehlt noch. Es gibt noch so einen Typen von den Minifiguren, der auch so einen ähnlichen Kopf hat, der so Bullywug-mäßig aussieht. Und hier natürlich der Krakenunterkörper, der ist natürlich auch unglaublich. Hier sieht man es mal im Detail. Genau. Mit dem Kopfstülp-Alien. Schön. Oh, jetzt geht's los. Die neue, eine weitere neue Lizenz von Lego ist Pirates of the Caribbean. Wie erwähnt, das hatte vorher Megablocks. Jetzt bei Lego zum entsprechenden Preis. Also... Ja, dafür aber auch nun nicht ganz unaufwendig, ne? Muss man dazu sagen. Ja, also vom Aussehen her ist das der Wahnsinn. Was mich da interessiert, ist die Kapitänskajüte. Kostet 15 Euro. Das wäre ideales Dungeon-Interieur. Mhm. Hat man halt einer so einen Schrank mit Buddelschiffen drin, einen kleinen Tisch mit Globus und einen weiteren Tisch mit Karte. Sehr geil. Dann ist Jack Sparrow dabei. Gut, könnte ich auch drauf verzichten. Und zwei Zombies oder zwei untote Piraten. Also das ist natürlich wieder als Gegnermaterial ideal. Also da kann man fast alles von gebrauchen, deswegen sehr gut. Ich bin gespannt, das ist ja quasi zum vierten Teil. Ich bin sicher, zu Teil 5 und 6 kommt auch noch einiges raus. Oh Gott, ich hoffe, es kommt kein fünfter, kein sechster Teil. Ich dachte, es wäre als Trilogie auch denn die neuen Sachen geplant. Ja, was natürlich... schon sehr lange sehr gut läuft bei Lego ist Lego Star Wars. Es gibt auch einige, die das sammeln. Für Brickslayers, ja, ein bisschen was wäre dabei. Aber gibt es da jetzt überarbeitete Sachen? Weil wenn ich hier den Millennium Falcon sehe, das ist das so neue, genau. Also, ja. Aber den gibt es schon länger als Bausatz halt. Ja, das war, glaube ich, vorher ein Exklusivmodell. Achso. Also es gibt so auf der Lego-Seite Exklusivmodelle, die man halt nur dort bestellen kann. Und jetzt haben sie es als reguläres Modell rausgebracht. Ich vermute mal auch ein bisschen anders, aber... Ja, für Brickslayers fällt auf den ersten Blick nicht so viel ab. Andererseits, wenn man an Einzelfiguren kommt, was weiß ich, den Kopf von Darth Maul oder Chewbacca, ne? Oh. Als Affenmensch oder so. Kann man alles verwursten oder die anderen. Die Ewoks können bizarren Aliens. Was aber richtig cool ist, genau, jetzt gibt es erstmals Ewoks. Und die Ewok Attack. Das ist natürlich jetzt mal kein Raumschiff, sondern quasi ja, so eine Waldfestung. Ist wieder so in so einen Baum integriert. Wo ein, ja, so ein Landspeeder vorbei fegt. Den müsste man. Den Scrub Trooper muss man rausnehmen, ne? Aber man hätte zwei Ewoks und eine Waldfestung, also wenn man sozusagen in den Außenbereich gehen will, in den Wildnisbereich, dann findet, kann man da was Cooles machen. Was hat das? Ja, das waren, glaube ich, so im Großen und Ganzen die Star Wars, die Lego. Star Wars Franchise ist natürlich sehr umfangreich. Ja, ist mit der umfangreichste. Ja, es gibt Power Miners, hieß das, was ich vorhin erwähnt habe. Das wird aktuell nicht mehr unterstützt. Ne? Da gab es dann halt so diese Elementarwesen als mögliche Gegner. Da habe ich bei Tauschticket ein ganzes Set von ertauscht. Leider sehr viel Farbe dabei, aber ja, zum Beispiel so schwarze Gitter und so. Ne? Das hatte ich, glaube ich, fürs im Gefängnis dann Verbot gehabt. Das wir da bei Brick Slash bespielt haben. Ja, achso, ich wollte noch kurz erzählen, wie da das Szenario war. Wir hatten also diese beiden Hexen, die aus der Stadt eine Jungfrau oder eine junge Dame entführt hatten, wie auch immer, um ihre Lebenskraft Jungfrau war zu stehlen. Ja. Ich wollte das, da habe ich nicht so genau thematisiert. Ja, und sie hatten aufgrund ihrer magischen Kräfte quasi einen Orkstamm übernommen und ja, so hatten sie quasi einige ja, Vorkämpfer für sich. Die dann auch die Entführung übernommen haben. Ihr hattet soweit, glaube ich, ich hatte zwar ein paar Gerüchte vorbereitet, aber im Prinzip haben wir sofort losgespielt. Am Eingang der Festung einfach. Genau. Ja, muss schnell gehen. Genau. Ein paar Gerüchte hatte ich, glaube ich, noch gesagt, dass schon vor einem Jahr jemand entführt wurde. Und dass man von Hexen gehört hatte. Und auch, dass Orks in der Gegend gab. Was ich denn im Abenteuer selber interessant fand, ist, dass diese Dreidimensionalität oder das, was aufgebaut wurde, auch genutzt wurde. An zwei Sachen wurde es deutlich. Und zwar zum einen hat einer der Orks ist nicht zu den Helden gerannt, sondern ist zu einem Fass gerannt und hat da was eingetaucht. Das hat der Magier mitgekriegt und hat da nicht genau richtig gehandelt. Der wollte nämlich seinen Flammenpfeil drauf schießen, also seinen Zauberflammenpfeil. Und ja, das wäre dann auch explodiert, aber ist, glaube ich, einer. Der Wurf ist, er scheiterte am Wurf, genau, nicht getroffen. Ja, sollte man vielleicht erwähnen, dass wir da tatsächlich einen nun noch recht jungen Mitspieler hatten. Zwei im Prinzip, aber der andere, das war jetzt wohl nur eher reine Neugier als alles andere. Verständlicherweise. Ja, die Eltern wollten halt weiter, ne? Das war das Problem. Ja, der hat halt eine halbe Stunde mitgespielt, der eine und der andere komplett. War auch sehr begeistert und ich bin mir sicher, der hat auch gleich Lego-Sachen rausgeholt. Der hat nicht Lego Star Wars einiges gehabt. Ja, zwischendurch gab es auch noch Interessierte. Also Gordon hat dann ja auch immer. Der hat sich mundfusselig richtig, gesehen. Genau. Bei uns hat dann auch der eine oder andere dabei gesessen, zugeguckt und wir konnten nochmal Dungeon Slayers bzw. Arborea empfehlen. Wobei ich dann noch fragte, also sie hat nach einem Rollenspielgeschenk gefragt und wo es was gibt. Ja, zum Glück gibt es ja in Wolfsburg auch einen Rollenspielladen mittlerweile wieder. Jedenfalls, die wollten jemanden beschenken mit Rollenspiel. So, und dann gab es eine Empfehlung von mir und zwar habe ich sowohl Arborea als auch Dungeon Slayers kurz vorgestellt. Und dann fragte ich noch, wie alt denn der beschenkt ist. 40. Fand ich gut. Ja, nun, ich bin doch Späteinsteiger. So ist es nicht. Ja, es war nicht so ganz das, was ich erwartet hätte als Antwort. Aber ja, nee, der hat ja auch wohl ab und zu schon Rollenspiel gespielt. Ja, dann habe ich nochmal gesagt, na gut, da kann man auch anderes natürlich schenken. Aber Arborea ist, glaube ich, auch für alte Hasen sehr interessant. Ja, aber da kann man das mal sehen. Also ich weiß ja nicht, in welchem Verhältnis sie da jetzt standen. Aber das ältere Pärchen, das Pärchen, was uns da besucht hatte, das hat sich aufgrund dessen, dass ihr Bekannter nur sich mit Rollenspiel beschäftigt, hat selber den Neugier getrieben und hat sich da mal erkundigt, was das nun eigentlich ist. War schon mal. Ja, um noch ganz kurz das zweite Element zu sagen, wo das genutzt wurde, und zwar die Hexen, denen hatte ich jeweils so ein Thema zugeordnet. Die erste Hexe hat sozusagen Kreaturen beherrscht, also Skorpione, Krokodil, was war noch drin, eine Fledermaus, eine Schlange. Und genau, das Krokodil hat sozusagen die Tür bewacht. Die Helden haben sie leise aufbekommen, haben das Krokodil entdeckt und dann als erstes eine Ork-Leiche geholt und die dem Krokodil sozusagen vorgesetzt und es dadurch abgelenkt. Ich habe das so als Ablenkung für einige Runden durchgehen lassen. Ja, und das war natürlich eine gute Sache. Ja, dann können wir uns um die böse Hexe kümmern. Ja, richtig. Ja, soweit wart ihr denn auch ganz erfolgreich. Ja, man hat gemerkt, am Ende hat dein Mitspieler dass die Konzentration verloren. Aber das ist in dem Alter völlig normal. Sag ich. Dafür hat sie mir ja nun gefallen. Eben, ja. Also ich bin mir sicher, der bleibt an dem Thema dran und wird sicherlich mal bei Kais Welt der Spiele, so heißt der Wolfsburger Laden, vorbeischauen. Der übrigens mittlerweile auch Lego führt, habe ich neulich gesehen. Hatte früher schon die Minifiguren verkauft. Jetzt hat er einen kleinen Lego-Ständer mit Kerstel-Sachen und so. Also kann man auch da fündig werden. So, ja. Soweit also vom Sommerding. Dann wollen wir noch zum aktuellen Buch des Lesezirkels kommen, was wir schon durchgelesen haben. Nämlich Snow Crash. Du darfst als erstes meckern. Ja, Snow Crash. Dir hat es nicht so gefallen. Sage ich erstmal nein, mir hat es nicht ganz so gefallen. Also nach mehrmaligem Überlegen, so ganz negativ, wie ich es dann im Forum geäußert habe, ist dann doch nicht. Ich war einfach enttäuscht. So, das muss man dazu sagen. Also es ist aber trotzdem für mich kein... Nur muss ich fragen, es war aber besser als dein Lesetipp, oder? Von Markus Heitz. Wollen wir nochmal Markus Heitz erwähnen in diesem Podcast? Ja, definitiv besser als... Gibt es schon einen Podcast, der ohne Markus Heitz? Nee. Ja, also es hat mich nicht ganz so gefesselt. Im Prinzip geht es ja bei Snow Crash, also Snow Crash ist ja ein Science-Fiction, Cyberpunk, genau, ja, spielt in Los Angeles in einer nicht ganz entfernten Zukunft, stammt aus dem Jahre 1992 und handelt im Prinzip von, wie ist eigentlich der Hauptdarsteller, der mitspielt, Anfang 20, glaube ich mal. Ja, also recht jung dürfte er sein. Genau, Anfang 20. Ja, und ja, das ein ehemals Pizza-Auslieferer ja. Und seiner jungen ja, Freundin, ist es ja nicht, aber seiner jungen Bekannten, die im Prinzip in eine Verschwörung hineingeraten, kann man so ganz grob das betiteln. Ja, genau. Also ich sag vielleicht mal, warum ich den Roman vorgeschlagen habe. Und zwar, weil er als Meilenstein der Cyberpunk, der zweiten Generation der Cyberpunk-Romane gilt. Er hat unter anderem das erste Mal das Wort Avatar erwähnt, so wie es heute benutzt wird. Das war ganz interessant. Er postuliert auch ein, oder er nennt es Metaversum, also eine Matrix. Gut, das gab es ja schon vorher, sag ich mal. Ja, also ähnlich wie Second Life. Was heute Second Life ist, könnte man ja, da im Prinzip, genau. Kann man das runterbrechen. Ja. Genau. Genau. Und das mit den Avataren hat mich einerseits interessiert und zum anderen eben dieser Snow Crash Virus, der wo es da ja um eine Analogie zwischen, sag ich mal, der Programmiersprache zu Maschinensprache und die Analogie auf Menschensprache genau, geht. Das klang erstmal sehr abstrakt. Also ich dachte auch, das wird vielleicht nicht so gut, aber mir hat es im Buch selber doch ganz gut gefallen. Also es gab da. Das hat mir auch sehr, sehr gut gefallen. Also diese Analogie mit Binär und System und dem Sprachsystem im Gehirn. Das fand ich schon wirklich sehr spannend geschrieben, sehr informativ. Also das, wenn man sich darüber näher, ich habe mich auch dann im Internet ein bisschen näher mit der Sache befasst. War schon. Ja. Also genau, das fand ich sehr gut. Das Buch war endlich mal keine leichte Kost. Also wir hatten so vorher die 2-3 Romane, die konnte man weglesen, ohne sich näher damit zu beschäftigen. Das ist richtig. Okay, Metro 2033 war so mittelleichte Kost, aber jedenfalls Snow Crash war was, da musste man wirklich im Kopf beibleihen. Ja, das stimmt. Da ist ja auch viel schwarzer Humor drin. Also Neil Stevenson übt ja auch viel Gesellschaftskritik mit diesen Franchise-Sachen, diese Szene mit dem FBI zum Beispiel. Denn letzten Endes geht es ja tatsächlich ja auch darum, dass der Staat praktisch ja gar nicht mehr existiert. Dass also alles in Händen von Privatunternehmen ist. Also selbst die Polizei ist ja da effektiv. Zum Beispiel auch die Armee, ne? Die Armee, oder in, genau, alles Privatarmeen. fand ich alles ja auch im Prinzip sehr, sehr schön und sehr, sehr spannend. Also sprachlich auf einem hohen Niveau, das auf jeden Fall. Da muss man tatsächlich schon so ein bisschen am Ball bleiben. Er hat auch einen sehr kurzen Stil, also man muss sich sehr viel selber ausmalen. Und ich glaube, das, ja, ist das hat was, mir was genau gerade nicht gefallen. Also ich habe in diese Welt einfach nicht reingefunden. Also er beschreibt mir einfach zu wenig, beziehungsweise schmeißt dann mit irgendwelchen Sachen um sich, die zwar irgendwann später nochmal, wo ein Zusammenhang hergestellt wird, dann aber fürs Erste zum Reinlesen sehr schwierig, fand ich. Ja, also da verstehe ich genau, was du meinst. Mir hat das durchaus ganz gut gefallen, dass ich. Also was ich nicht mag, wenn irgendwie, mein Gegenbeispiel ist ja Umberto Eco mit seinen 43 Seiten Beschreibung vom Pendel oder Glocke oder keine Ahnung was, da würde ich ja wahnsinnig bei werden. Der knappe Stil hat mir sehr gut gefallen, ich konnte die Lücken sozusagen in meinem Kopf sehr gut füllen, aber ich kann auch verstehen, wenn das anderen nicht so liegt. Also ich hab keine Bilder im Kopf gehabt, oder ja. Schwer nur, also ich konnte mir das sehr, sehr schwer vorstellen einfach, genauso wie mit den Charakteren. Letzten Endes, es wird nicht viel auf sie eingegangen. Also die sind da, es wird beschrieben, was sie machen. Ja. Das stimmt. Ganz knapp nur was vielleicht aus der Vergangenheit, aber ganz wenig immer nur. Er ist kein Erzählrollenspieler. Aber es hat sich mir, wie er das aufgebaut hat, was da passiert ist, die Vergangenheit, die da ja nun hinterliegt, also es wird ja gar nicht erzählt, warum nun das alles passiert ist, wie es passiert ist. Das wird ja immer nur angerissen, ganz knapp. Und da, wie du schon sagtest, da muss man schon sich im Kopf, oder man kann sich im Kopf da einiges ausmalen. Das ist ja vielleicht auch gar nicht verkehrt. Da kann man der Fantasie ein bisschen freien Lauf lassen. Das kann nun an diversen Sachen gelegen haben. Hyperinflation, was da ja auch herrscht und so weiter. Das kann ja alles dann seine Gründe haben. Aber mir war es persönlich halt zu knapp. Und erst so zum Ende hin, dann hat es ja nochmal angezogen. Ja. Aber, ja. Ich gebe zu, Anfang und Ende sind schwach. Mittelteil hat mir auch viel besser gelegen. Besser gelesen habe ich ihn auch, ja. Ja, aber innovativ, das muss man tatsächlich sagen. Ja. Also die Welt, die er da, wenn er sie denn beschreibt, aber mit seinem ganzen Computerkram. Ja, genau. Also ich fand, das Buch hat genau zum Lesezirkel richtig gepasst, weil das war was, was ich normalerweise nicht gelesen hätte. Aber im Nachhinein, wo ich sage, ja, schön, dass ich es gelesen habe. Ja. Ja. Wir haben auch Kritik gekriegt zum letzten Lesezirkel, also zur letzten Folge, wo wir die verschiedenen Bücher vorgestellt haben. Und zwar ja, im Prinzip, dass wir es zu kurz gemacht haben, hat einer der Leser kritisiert und um zum Beispiel Stellen gebeten zum Vorstellen. Ja. Das lassen wir uns nicht nehmen. Ich habe mir da eine schöne Stelle rausgesucht, wo es... ja, da beschreibt er im Prinzip einen der Orte, eine Stadt ganz kurz und ja, stellt die vor. Ja, und die Stelle stelle ich euch nun vor. Bitte sehr. Der Alcan, der Alaska Highway, ist das längste Franchise-Ghetto der Welt. Eine eindimensionale Stadt, 2000 Meilen lang und 30 Meter breit. Und sie wächst mit der Geschwindigkeit von 100 Meilen pro Jahr. Oder so schnell, wie die Leute an den Rand der Wildnis fahren und ihre Wohnmobile auf dem nächsten freien Platz parken können. Es ist der einzige Weg für Leute, die Amerika verlassen wollen, sich aber ein Flugzeug oder Schiff nicht leisten können. Die vielen vierschrötigen Weißen mit ihren Gewehren. Wenn man genügend von ihnen zusammen hat, die nach dem Amerika suchen, in dem sie immer aufzuwachsen glaubten, dann kleben sie zusammen wie verkochter Reis und bilden integrale, verschworene Gemeinschaften. Mit ihren Motorwerkzeugen, tragbaren Generatoren, Waffen, Geländewagen und Personalcomputern sind sie wie auf Crystal Meth angetürnte Biber, besessene Ingenieure ohne Baupläne, die durch die Wildnis walzen, Sachen bauen und wieder aufgeben, den Lauf mächtiger Flüsse umleiten und dann weiterziehen, weil das Ergebnis doch nicht so ist, wie sie es sich vorgestellt haben. Nebenprodukte dieses Lebensstils sind verschmutzte Flüsse, Treibhauseffekt, misshandelte Partnerinnen, Teleevangelisten und Serienkiller. Aber solange man Geländewagen hat und immer weiter nach Norden fahren kann, kann man ihn noch aufrechterhalten. Und so schnell in Bewegung bleiben, dass man seiner eigenen Umweltverschmutzung immer einen Schritt voraus ist. In 20 Jahren werden sich 10 Millionen Weiße am Nordpol drängen und ihre Baggos dort parken. Die Abfallwärme ihres thermodynamisch intensiven Lebensstils wird die kristalline Eislandschaft instabil und tückisch machen. Sie werden ein Loch in die polare Eiskappe schmelzen und das ganze Metall wird in die Tiefe sinken und die Biomasse mit sich hinunterziehen. Gegen eine Gebühr kann man in ein Snooze-and-Cruise-Franchise fahren und den Baggo ans Versorgungssystem anschließen. Die Zauberworte sind, wir haben Durchfahrgelegenheit. Was bedeutet, man kann in das Franchise einfahren, einstöpseln, schlafen, ausstöpseln und weiterfahren. Ohne, dass man einmal den Rückwärtsgang seines Landzeppelins einlegen musste. Danke. Hast du schön gemacht. Ja, danke. Ich glaube, du hast auch eine Stelle rausgesucht. Ich habe auch eine Stelle mir ausgesucht, richtig. Und zwar die Szene mit der Mutter der Hauptprotagonistin YT, oder die beim FBI arbeitet. Und dort wird im Prinzip in knappen Worten schon geschildert, wie staatliche Institutionen doch korrumpiert werden können, beziehungsweise wie sie mittlerweile aussehen. Da nochmal ganz kurz. Das ist ja auch eine wunderbare Parodie auf dieses papierlose Büro, wie es ja Anfang der 90er mal propagiert wurde. Und dahingehend stelle ich euch mal diese kleine Szene vor. Und dann ist da das Problem der Austauschbarkeit. FBI-Mitarbeiter müssen, wie Militärs, austauschbare Teile sein. Was passiert, wenn einem die Workstation ausfällt? Soll man dann da sitzen und Däumchen drehen, bis sie repariert wird? Nein, Sir. Man setzt sich an eine Reserve-Workstation und arbeitet dort weiter. Und diese Flexibilität besitzt man nicht, wenn man eine halbe Tonne persönlichen Kram in einem Schreibtisch aufbewahrt oder auf einer Schreibtischplatte herumliegen hat. Darum gibt es kein Papier in einem FBI-Büro. Alle Workstations sind identisch. Man kommt morgens herein, sucht sich wahllos eine aus, setzt sich und fängt an zu arbeiten. Man könnte versuchen, einer bestimmten Station den Vorzug zu geben und jeden Tag dort zu sitzen, aber das würde auffallen. Im Allgemeinen entscheidet man sich für die erste unbesetzte Workstation nach der Tür. Auf diese Weise sitzen diejenigen, die als erste da waren, am nächsten zur Tür und diejenigen, die als letzte kamen, weit hinten, sodass den ganzen Tag auf einen Blick deutlich wird, wer im Büro am Ball bleibt und wer, wie sie in den Toiletten miteinander tuscheln, Probleme hat. Nicht, dass es ein großes Geheimnis wäre, wer zuerst kommt. Wenn man morgens an einer Workstation anfängt, ist es nicht so, dass der Zentralcomputer es nicht registrieren würde. Der Zentralcomputer registriert praktisch alles. Notiert jede Taste der Tastatur, die man anschlägt, den ganzen Tag lang. Auf die Mikrosekunde genau, ob es die richtige oder die falsche Taste war, wie viele Fehler man macht und wann man sie macht. Es ist nur erforderlich, dass man von 8 bis 5 an seiner Workstation sitzt, mit einer halben Stunde Mittagspause und zwei 10-minütigen Kaffeepausen. Aber wenn man sich an diesen Plan halten würde, würde das eindeutig auffallen, weshalb Whiteys Mom sich um 6:45 an die erste freie Workstation setzt und die Maschine anschaltet. Es sind schon ein halbes Dutzend Leute hier, die an Workstations näher an der Tür sitzen, aber so ist es nicht schlecht. Sie kann sich auf eine ziemlich stabile Karriere freuen, wenn es ihr gelingt, diese Art von Vorstellung beizubehalten. Sehr amüsant. Ja, in der Tat. So, ja, also du würdest als Abschlussnote eine 4? Ich hatte ja eine 4 minus gegeben. Nein, ich redigiere das auf eine 3,5, also eine 3 minus in dem Fall. Ja. Also okay. Ganz so schlimm. Ja, ich hab dem Buch eine 3 gegeben. Also dazu waren mir Anfang und Ende dann auch nicht gut genug. Oder haben mir nicht gut genug gefallen, aber insgesamt ist das schon ein interessanter Meilenstein des Cyberpunk sozusagen. Kann man lesen. Muss man nicht, kann man. Ja, gut. Weiß nicht, vielleicht sollte man ihn lesen. Ja, wenn es einen interessiert. Also wenn man Shadowrun spielt oder sonst was, dann denke ich, kann man das ruhig mal machen. Nächste Thema. Ein Spiel, was wir neulich ausprobierten. Ah. Genau, zwei Spiele. Als erstes fangen wir an mit Zombie-Würfeln. Ja, großartig. Ist das eigentlich das erste Spiel, was du jemals gewonnen hast? Der ganz große Vorteil für mich bei diesem Spiel ist, er verlangt keinerlei Taktik, beziehungsweise die Taktik, die verlangt wird, die ist so simpel, da komme selbst ich mit klar. Was ich auch bewiesen habe an der Stelle, ja. Als wir es getestet haben. Ich habe zweimal nacheinander in relativ großer Runde gewonnen. Ich war glücklich, Ingo konnte es nicht fassen. Ja. Hat mich aber leider auch, bevor wir mit dem Podcast angefangen haben, wollte er seine Revanche, er hat sie bekommen, ich habe verloren. Ja. Knapp, aber verloren. Ja, also worum geht's? Für knapp 13, 14 Euro bekommt man 13 Zombie-Würfel in 3 Farben, grün, gelb und rot. Man muss jedes Mal 3 davon würfeln, die man blind aus der Box nimmt. Ja, und man muss sozusagen Gehirne sammeln. Man ist ja schließlich Zombie und will sich davon ernähren. Was man gar nicht will, ist von Schrotflinten erschossen werden. Und sobald 3 Schrotflinten liegen, ist man tot. Genau. Man darf im Prinzip so oft würfeln, wie man will, bis entsprechend spätestens bei 3 Schrotflinten ist dann Feierabend. Genau. Dann ist der Zug nämlich weg, egal wie viele Gehirne man gesammelt hat. Dann zählen sie als 0 Gehirne. Ja, also fangen wir mal vorne an, wenn man die Würfel würfelt, ja, kann das Ergebnis sein Gehirn. Das sammelt man, um Punkte zu kriegen. Das zweite Ergebnis kann sein eine Schrotflinte, die muss man auch sammeln. Also die darf man nicht weglegen. Sobald 3 davon voll sind, ist man tot. Dann zählt das Würfelergebnis nicht. Und das dritte Ergebnis sind die Fußspuren, also man die Flucht sozusagen. Diese werden quasi einfach mittig gelegt und beim nächsten Wurf wieder gewürfelt. Man kann sich nach jedem Wurf überlegen, ob man aufhören möchte. So, und sagen wir mal, wir haben ein Gehirn, eine Schrotflinte und einen Fuß gewürfelt. Dann müsste ich jetzt 2 neue Würfel nehmen, den Würfel vom Fuß dazu und mit diesen 3 Würfeln erneut würfeln, wenn ich es will. Ja, oder ich verzichte halt auf meinen nächsten Wurf und schreibe mir ein Gehirn gut. Ja, die Komponente der Farben ist dann so, dass die grünen, da sind 3 Gehirnsymbole drauf. Auf den gelben nur noch 2 und auf den roten ist ein Gehirnsymbol drauf. Es gibt 6 grüne, 4 gelbe und 3 rote. Ja, und dementsprechend kann man auch das natürlich in seine Wahrscheinlichkeitsbewertung einfließen lassen. Wenn man dann zum Beispiel, sag ich mal, 2 rote Würfel mit Füßen liegen hat, dann sollte man sich vielleicht überlegen, ob ich dann, und schon eine Schrotflinte liegt, ob ich dann nochmal würfle, weil da die Wahrscheinlichkeit, eine Schrotflinte zu kriegen, wesentlich größer ist. Genau. Ja. Ja, im Prinzip kann man so lange würfeln, wie man will, bis man 3 Schrotflinten vor der Nase hat und erschossen ist. Dann muss man auf jeden Fall weitergeben. Ja, ansonsten kann man halt Gehirne sammeln und natürlich nach Möglichkeit rechtzeitig abgeben. Genau. Und wir haben mit 6 Leuten, fünf. Ja, war auf jeden Fall ein flottes Spiel. Also wir haben, glaube ich, nicht länger als Viertelstunde gebraucht. Genau, würde ich auch sagen. Gebraucht. Also ein schönes Bier- und Brezelspiel. Wir waren ja auch Fußball gucken in im Irish Pub. Also, genau dafür. Positive Nachricht, das Irish Pub ist ganz toll. So vom Ambiente her. Der Nachteil ist, VfB Wolfsburg. Ja, wir sind ja auch keine Wolfsburg-Fans und das ist. Ich darf sie an dieser Stelle verraten, es ist schön zu sehen, wie der VfB Wolfsburg 3:0 verliert und die Fans leiden. Ja. Dabei haben sie gar nicht gelitten. Ja, sie haben es mit geilem Humor genommen. Es ist noch schön, das war noch schöner zu sehen. Sie sind ihrem Verein abtrünnig geworden. Es gab Leute, die sind früher rausgegangen. Die haben ihr Bier nicht mehr vernünftig bestellt. Sehr schön. So möchte man gegnerische Fans haben. Ja, ihr demütigt. Am Boden zerstört. Wird eigentlich Lautern an dem Tag gespielt? Lautern hat auch 3:0 verloren gegen Bayern. Zwei Elfmetertore und dann ein, Du warst ein selbstgemachtes. Du warst ja nicht ganz so deprimiert. Ja, gut, gegen Bayern kann man auch verlieren. Ja, die Art und Weise hat mich zwar, aber gut, die Fouls, die da. Naja. So ist es nun mal. Zurück zum Zombiespiel. Also ideal geeignet, wenn man nichts haben will, wo man irgendwie nachdenken muss, sondern wirklich 2-3 Freunde da hat, ein Bier trinken will, kann man das schön einmal runterspielen. Ist halt kurz, ist auch noch gut. Was Kurzes zu haben, was man sofort erklären kann. Das Perfekte für mich. Völlig anders hingegen ist Willen des Wahnsinns. Ja, würde ich sagen. Das Spiel ist auch ein Wahnsinn. Das Spiel ist auch ein Wahnsinn. Ein positiver Wahnsinn? Im Großen und Ganzen eigentlich ja. Also es hat mich jetzt nicht ganz die Lorbeeren eingeheimst, die vorher angekündigt waren, aber im Großen und Ganzen hat es mir sehr gut gefallen. Ja, also mir hat's auch, ich fand es auch interessant. Ich finde, so ein paar Sachen haben mir daran im Detail nicht so gut gefallen. Ja, aber gut, das Spiel selber, also wie das nun funktioniert etc., da brauchen wir es, glaube ich, gar nicht dran versuchen, denn der System Matters Podcast hat eine ganze Episode drüber gemacht. Die haben da, glaube ich, 40 Minuten für gebraucht. Ja, also was man dahingehend sagen kann, ist, dass die Methodik, solche Szenarien zu entwickeln, denn der, um das vielleicht doch nochmal ganz knapp zu sagen, der Spielleiter, wie nennt sich der Auserwählte? Bewahrer. Der Bewahrer, genau. Braucht schon für die, also normale Brettspiele stellt man ja auf, stellt Figuren hin, vielleicht noch ein bisschen Schnickschnack und dann ist gut, dann geht's los. Bei Willen des Wahnsinns ist das ja ein bisschen anders. Da kann ja zwischen Szenarien gewählt werden und dann relativ viel vorsortieren. Na gut, bei Szenarien, was soll ich, bei Descent wählst du auch ein Szenario aus. Aber schon richtig. Man muss aber dazu sagen, bei uns war das so, dass der Bewahrer den Rest des VfL nicht mehr ertragen konnte. Ich konnte ihn da verstehen. Deswegen hat er schon mal das Spiel aufgebaut. Eigentlich ist so gedacht, dass die Spieler tatsächlich sogar einen Teil des Spiels aufbauen, während okay. Der Bewahrer seine Sachen sortiert. Wobei der Part des Bewahrers trotzdem deutlich länger dauert. Also man hat als Spieler da Luft. Fand ich aber ganz interessant, weil man die Spieler sozusagen dadurch mit einbezieht. Ja. Ich habe das mit den, er muss Fragen beantworten, um dann. Genau, und der Bewahrer muss während seines Aufbaus auch noch sich Fragen beantworten und je nachdem wird das Szenario beeinflusst. Also es gibt zwar nur 5 Szenarien, diese. Ein Szenario hat aber nochmal sozusagen unterschiedliche Möglichkeiten, wodurch sich das nochmal ändert. Das fand ich schon interessant. Trotzdem wird bei System Matters sozusagen kritisiert, dass der Spielwert, das mit denselben Leuten zum zweiten Mal zu spielen, trotzdem nicht gegeben ist, weil sich manche Sachen einfach wiederholen. Wie zum Beispiel, wir hatten das Beispiel, dass der Kultistenanführer nach der ersten Zeiteinheit wieder durch die Tür kommt, also auch wenn es ein anderes Szenario ist. Wenn man das natürlich weiß, dann kann man sich darauf einstellen und den schon da erwarten zum Beispiel. Ne? Mhm. Also das war so die Kritik. Man weiß ja genau, welche Karten ausgetauscht werden und welche die alten sind. Ja, gut, woraus das Spiel besteht oder woraus das Spiel besteht, war ein sehr reichhaltiges Material, die 50 Euro. Das waren sehr viele Teils, aus denen sich die Villa zusammensetzt, also quasi Raumteils, auch teilweise unterschiedlicher Größe, also Flure, verschiedenste Räume, dann war ein Garten dabei. Genau, Toilette war auch dabei. Ja, auch sehr schön gestaltet, also Hut ab. Also das Spielbrett ist schon, also genau, was ich gesehen habe, beidseitig genau. Dadurch ist man natürlich sehr variabel. Dann die Monsterfiguren, alle aus Plastik, sahen auch sehr gut aus. Gab auf Gegnerseite, wir haben es mit Kultisten zu tun gehabt, die haben dann einen Schugoten beschworen. Der Schugote sah nicht so typisch schugotisch aus, aber war trotzdem eine eindrucksvolle Miniatur. Was lag noch so rum im Kasten? Zum Beispiel die Ksonians, die Würmer. Ja, genau, die lagen drin, die haben wir nicht gehabt, aber die waren mit dabei, genau. Ach ja, und natürlich die Hunde von Leng. Ja, weiß gar nicht, aber auf jeden Fall, mit denen haben wir auch zu tun bekommen. Ja, das reichlich. Ja. Ja, von der Spielmechanik, für den Spieler, der dazukommt, ist eigentlich ganz leicht. Es wird auch nochmal System Matters schön thematisiert. Also man braucht eigentlich nur sagen, du hast 2 Bewegungen und eine Aktion. Mhm. Die Aktion kannst du auch als Bewegung nehmen, setz dich dazu, spiel mit. Richtig. Man kann auch das, also dadurch, dass man bis zu einer gewissen Zeit, wenn man stirbt, nimmt man einfach einen zweiten Charakter, also sprich auch neue Spieler, die den Raum betreten, sozusagen können bis dahin zumindest problemlos dazukommen. Ja, das ist richtig. Ja, das sind so die schönen Sachen. Ja, aber die Rätsel, die es ja da zu lösen gibt, weil zum Beispiel welche Truhen verschlossen sind oder Türen verschlossen, wenn das der Fall ist, dann gibt es nämlich da diverse. Das ist noch eine ganz große Besonderheit, aber auch ein großer Knackpunkt. Ja, das stimmt. Denn das haben wir auch im Prinzip ja. Aber bei uns ging es eigentlich, da war jetzt nicht so das Thema, aber es kann natürlich schon durchaus Tempo rausnehmen. Ne? Man muss sich das vorstellen, das Rätsel muss halt eine Person alleine lösen. Aber kann doch unterstützt werden oder nicht durch eine zweite Person, wenn die mit dazu kommt? Wenn die mit dazu kommt. Aber dann bekommt die auch im Raum. Ja. Also nicht im realen Raum, sondern im Spielraum. sondern auf dem Spielbrett, genau. Ja, aber das kann schon natürlich dann Tempo rausnehmen. Unter Umständen könnte es ja passieren, dass eine Person da vollkommen verzweifelt. Ja gut, ich sag mal, die Rätsel sind ja immer irgendwie zu lösen. Ne? Manchmal gibt es einen besseren Weg, manchmal einen schlechteren. Was ich sehr faszinierend daran fand, dass man es so geschafft hat, im Prinzip die Intelligenz des Spielers rauszunehmen und gegen die Intelligenz der Charakterfigur auszutauschen. Also ich sag, die Rätsel sind ja immer zu lösen. Ja, es ist ja keine Rätsel dabei, was jetzt unmöglich ist. Das mit Sicherheit nicht. Nee. Vielleicht gibt es auch einen längeren, vielleicht einen kürzeren Weg. Aber im Prinzip, sage ich mal, ist das so gemacht, wenn ich jetzt Intelligenz 4 habe, habe ich 4 Züge, mit denen ich diese Rätsel bewegen darf. Also Steine austauschen oder wie auch immer. Das ist von Rätsel zu Rätsel manchmal auch ein bisschen unterschiedlich gewesen. Und wenn ich einen Intelligenzwert von 9 habe, darf ich das 9-mal machen in einer Runde. Mhm. Das ist natürlich eigentlich für ein Rollenspiel wäre das eine super Regelung. Ja, das stimmt. Ja, weil so kannst du das Spielerwissen zum Teil rausnehmen und gegen die Werte des Charakters ersetzen. Also mich hat das fasziniert. Wir haben es jetzt einmal gespielt. Ich kann mir vorstellen, klar, wenn ich das 5-mal gespielt habe, dann nervt mich das. Andererseits sind ja auch nur 5 Szenarien dabei. So lange wird es mich nicht nerven. Rätsel sind eine ganze Menge dabei. Also ich habe jetzt selber keine Ahnung, wie viele, aber das war eigentlich der faszinierendste Mechanismus. Ja, gut. Also wer sich dafür näher interessiert, der soll sich den Podcast von System Matters anhören. Da verweisen wir sehr gerne. Natürlich. Ja, trotzdem, du darfst dem Ganzen eine Note verpassen. Ja, ich würde mich jetzt auf eine auch 2- einschießen. Ja, ich würde dem Ding erstmal eine 3 geben. Dazu haben mir so 2-3 Sachen haben mir halt nicht gefallen. Müsste ich nochmal in anderen Spielen sehen, wie die da laufen, um das besser zu bewerten. Und ja, ist halt auch für 50 Euro bei 5 Szenarien. Spielmaterial ist natürlich top, aber ist natürlich ein bisschen wenig Spiel letztlich. Vielleicht. Also. Ja, gut. Ja, okay. Genau. Muss man sehen. So, sind wir schon eine ganze Weile dabei. Einen letzten Punkt haben wir aber noch. Nämlich haben wir uns ja vorgenommen, auch ab und zu Hörspiele vorzustellen. Christoph ist wieder aktiv gewesen und hat ein Hörspiel eingesprochen, einen französischen Detektiv, nämlich Narcisse Astor Courmange. Hey! Ich glaube, das erste Mal, dass ich es nach 150 Malen richtig ausgesprochen habe und nicht als. Ja, wie auch immer. Ja, genau. Was ist das? Ein Kurzhörspiel? Ja, es ist ein vergleichsweise ja. Es ist es geht nicht allzu lang, das stimmt. Ist im Noir-Stil. Ja, ja. Krimi Noir. Stil gehalten, geht es um einen französischen Privatdetektiven, der angeheuert wird, um eine Dame zurückzuholen. Und Croissants zu essen. Und Zigaretten zu rauchen, auch ganz wichtig. Ja. Genau, und ja, da habe ich dann entsprechend die Hauptrolle des Narcisse Astor Courmange gesprochen. Das Hörspiel ist von Carsten Sommer, einem Mitglied auch aus dem Hörspielprojekt Forum. Da kommt das sozusagen her, ne? Da kommt das her. Da kann man es auch runterladen, wir werden es natürlich wieder verlinken. Auf jeden Fall. Und ja, hat auch schon für. Gott sei Dank, muss man sagen, für ganz, ganz viele konstruktive Kritiken gesorgt. Lass mich raten, was hauptsächlich konstruktiv kritisiert wurde, nämlich das Ende vom Buch. Ganz genau. Kannst du uns das so kurz erklären, was da los ist? Also so ganz habe ich es immer noch nicht verstanden, aber... Das Ende. Wir haben ja kluge Hörer. Im Prinzip nein. Das ist schon gut. Es ist so irgendwie, es gab Uneinigkeit zwischen den Machern. Genau, also das ist das Ende, das eingreift das Ende. Das Ende ist nur ein Insider zwischen dem Macher ursprünglich und einem anderen Forumsmitglied. Und man muss natürlich dann den Hintergrund kennen, um auch das Ende tatsächlich einordnen zu können. Also sprich, am besten, man genießt das Hörspiel bis dahin und vergisst das Ende. Ja. So. Das ist der einfachste Weg. Gibt es noch irgendwann einen zweiten Teil? Wahrscheinlich eher nicht, oder? Nein, also Carsten Sommer hat also zumindest keinen geplant, sagen wir mal so. Er hat gesagt, es wird keinen geben. Ja, das ist ja relativ schon mal eine eindeutige Aussage, aber nun gut. Man weiß ja nicht. Man weiß nicht, was passiert. Was gab es noch so an Kritik? Irgendwas? Wie bist du denn da gekommen? Sehr gut. Ja, das wundert mich nicht. Ja, also weil mir jetzt auch sehr gut gefallen. Eigenlob. Klar, also das ist, hat mich auch sehr gefreut natürlich, dass es da so gut angekommen ist. Man selber ist ja dann immer noch kritischer als die anderen, habe ich das Gefühl. Ja, sollte auch so sein. Genau, und von daher einfach mal reinhören. Wie gesagt, es dauert nicht allzu lange. Ja, nicht nur reinhören, sondern wir anhören. Geben euch gleich die Gelegenheit, die ersten paar Minuten mal reinzuhören. Genau. Die kommen nämlich jetzt! Viel Spaß! Die Schlagader an meinem Hals pulsierte hektisch und erste Schweißperlen bildeten sich auf meiner Stirn. Langsam drehte ich mein Ohr in Richtung des Eingangs, öffnete meinen Mund ein kleines bisschen und lauschte. Nichts. Außer dem staccatoartigen Trommeln meines eigenen Herzschlages, das ich in meinen Ohren festgesetzt hatte. Doch dann zeigte jemand plötzlich Nerven. Mit einem Satz war ich durch die offene Tür gesprungen und erblickte sogleich den bulligen Kerl, der auf der alten Holztreppe wie zur Salzsäule erstarrt war. Verdammt! Er sah aus wie ein typischer Hafenarbeiter. Schwarzer Wollpullover, Schiffermütze. Er starrte mich an, als hätte ich ihn beim Eierklauen erwischt. In seiner linken Hand hielt er einen alten Armeerevolver, den er auf mich richtete und abfeuerte. Das Geschoss pfiff an meinem Ohr vorbei, während ich mich reflexartig seitlich wegduckte und vorwärts sprang. Meine Walter entließ mit kurzem, lauten Bellen zwei Kugeln, die ich, mehr oder weniger blind, auf den Hünen abschoss. Sein rechtes Knie klaffte wie eine mit Erdbeermarmelade gefüllte Quarktasche auf und gab unmittelbar darauf seinem eigenen Körpergewicht nach, sodass er seitlich einknickte und mit dem Gesicht voran die Treppe hinabstürzte. Dabei schlug er so hart mit seinen Zähnen auf den gefliesten Boden auf, dass es sich wie das Zerschlagen von Porzellan anhörte. Ich rannte an dem Hünen vorbei und sprang die Treppe hinauf, wobei ich mehrere Stufen auf einmal nahm. Die Wand bremste meinen Aufwärtstrieb abrupt ab, als ich mit meiner Schulter gegen den alten Putz stieß und dieser von der Wand bröckelte. Ich blieb stehen, riss meine Arme in die Höhe, zeigte mit der Mündung meiner Pistole in Richtung der ersten Etage und deutete nervös auf alle vorhandenen Türen und Öffnungen, die ich sehen konnte. So, ich hoffe, es hat gefallen. Ich finde es aber noch gut. So, und damit verabschieden wir uns von diesem Podcast. Von der Nummer 8. Von der Nummer 8 und sehen uns wieder bei der Nummer 9. Wer hätte es gedacht? Ich schon. Ich natürlich auch. Also, bis dahin. Auf Wiederhören. Bis bald.